von Füßen auf den Kopf. И находят там толкование, которого там нет. Und finden dort eine Deutung, welche gar nicht hineingelegt ist. Давайте откроем первое послание к Коринфянам. Wollen wir 1. Korintherbrief öffnen? Там, где Священное Писание говорит нам о покрывале. Dort, wo die Heilige Schrift uns von der Bedeckung spricht. Это у нас с вами 11. Глава 11. Das ist das 11. Kapitel. Я думаю, что большая часть из вас знакомы с этим текстом. Ich denke, dass ein Großteil von euch mit diesem Text schon vertraut ist. Но вот 10. стих. Der 10. Vers. Поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Darum soll eine Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Жена должна иметь на себе знак власти для ангелов. Die Frau muss auf ihrem Haupt ein Zeichen der Macht für die Engel haben. Я сам был лично свидетелем, как один из имеющих высокую докторскую степень. Ich bin selbst Zeuge gewesen, wie ein Mensch, der einen großen Doktortitel erworben hat. Один из американских учителей. Einer von den amerikanischen Lehrern. Учил на этом тексте следующего. Hatte aufgrund dieses Textes Folgendes gelehrt. Он говорил. Er sagte, что у Бога через его слово нам передается принцип. Dass bei Gott durch sein Wort uns ein Prinzip gegeben wird. Но принцип, который через слово нам открывается, он имеет форму, с помощью которой он проявляется. Aber das Prinzip, welches uns durch die Heilige Schrift gesagt wird, hat eine Form, durch welche es sich auch erweist. В этом тексте принцип выражается следующим. In diesem Text wird das Prinzip folgendermaßen ausgelegt. Жена, она в подчинении у мужа. Die Frau, sie ist in der Unterwerfung beim Mann, also sie gehorcht ihm. Это принцип. Das ist ein Prinzip. Он незыблем. Das ist nicht beweglich oder Он kann man не подлежит никакому изменению. Das unterliegt keinerlei Veränderungen. Жена всегда Die Frau в подчинении у мужа. Ist immer unter dem Gehorsam Но этот dem принцип Mann. Aber dieses Prinzip имеет форму. Hat eine Form. В первом веке In der ersten Ewigkeit oder ersten Zeit этой формой было war diese Form наличие покрывала на голове у женщины. Diese Bedeckung der Frau auf dem Haupt. Принцип не изменен. Das Prinzip hat sich nicht verändert. Жена покорна мужу. Die Frau ist dem Mann gehorsam. А форма с течением лет и веков она может изменяться. Aber die Form im Verlauf der Zeiten und Jahrhunderten kann sich ändern. И потому в 21 веке. Und deswegen im 21. Jahrhundert. Жена, ты должна покоряться своему мужу. Musst du Frau dich deinem Mann unterordnen. Но форма с помощью чего ты это показываешь? Aber die Form, wodurch du das zeigst. Это не обязательно покрывало. Das ist nicht unbedingt die Bedeckung. Это просто твое послушание. Das ist einfach dein Gehorsam. Это учитель из Америки имеет докторскую степень, так учил. Das ist ein Lehrer aus Amerika, der einen Doktortitel hat, der es so gelehrt hat. Один из студентов поднял руку. Einer der Studenten hebt seine Hand и задал ему вопрос. Und stellte ihm dann die Frage. Скажите, пожалуйста, а на голове покрывало у женщины это знак для кого? Und dann sagt mir bitte, das Zeichen auf dem Haupt der Frau ist für wen ein Zeichen? Учитель вспомнил этот стих, который я прочел. Der Lehrer hat sich an den Vers erinnert, welchen ich da gelesen habe. И сказал, для ангелов. Und sagt, für die Engel. Тогда ученик сказал, а как вы уверены, что у ангела вкус поменялся? Und dann sagt dieser Student zum Lehrer, worin oder wie ist eure Sicherheit, worin liegt sie, dass bei dem Engel der Geschmack sich verändert hat? В первом веке для него это был знак. In dem ersten Jahrhundert war das für ihn ein Zeichen. А в 21-м уже перестал быть und знаком. Und im 21. ist es kein Zeichen mehr. Как вы в этом уверены? Wie seid ihr darin zuversichtlich? Что он сделал? Was hat er getan? Он только пожал плечами. Er hat nur mit den Schultern so gezogen. Говорит, я не знаю. Sagt, ich weiß es nicht. Я не знаю. Ich weiß es nicht. Вот такая теология. Solch eine Theologie. Когда мы говорим с этими людьми, wenn wir mit diesen Menschen sprechen, я обычно сейчас говорю им так. Dann sage ich oftmals zu ihnen so. Если вы ссылаетесь на такой принцип, wenn ihr auf solch ein Prinzip euch beruft, то почему бы не оставить ту же форму? Warum lässt ihr auch nicht dann die Form bleiben? Ты же тогда будешь более лучше подходящим, чем изобретающим велосипед. Du bist sogar viel besser und passender als der, der hier sein eigenes Fahrrad erfindet. Die Frau, die betet, soll sie eine Bedeckung haben. Und wenn du dann in die Ewigkeit kommst, dann fragt dich Gott, womit hat sich deine Frau bedeckt? Это был знак для ангелов, я об этом читал в Писании. Dann kannst du sagen, das war ein Zeichen für die Engel, ich habe so in der Schrift gelesen. Но если ты не покрывала голову свою во время молитвы, aber wenn du dein Haupt nicht während dem Gebet bedeckt hast, и придешь в небеса, und du kommst in den Himmel, как ты оправдаешься? Wie willst du dich dann rechtfertigen? Скажешь, я просто так подумала. Wir sagen, ich habe einfach so gedacht, просто доктор так объяснил, der Doktor hat es so erklärt, что с течением времени, dass im Verlauf der Zeit, у ангелов вкус поменялся, der Geschmack sich bei den Engeln verändert hat. Это все стало несерьезным. Das alles ist unseriös geworden. Второстепенным. Zweitrangig. Я вам сейчас говорю о том, как теологически объясняют, почему не нужно у женщины иметь покрывало. Ich sage das deswegen, um euch theologisch zu zeigen, warum sie sagen, dass die Frau keine Bedeckung mehr braucht. И беда многих из нас, знаете в чем? Und das Leid von uns, vielen von uns liegt, wisst ihr worin? Что мы иногда, имея такое богобоязненное отношение к священному Писанию, мы себя считаем невеждами. Dass wir uns oftmals in unserer Gottesfurcht zur Heiligen Schrift derart unterstellen, dass wir uns als Unwissende darstellen. Когда мы слышим доктор богословия, wenn wir hören Doktor der Theologie, или вы открываете его книгу, und ihr eröffnet sein Buch, то человеку иногда свойственно, он, наверное, лучше понимает. Dann ist es dem Menschen zu eigen, dass er das besser versteht. Но правда состоит в том, aber die Wahrheit liegt darin, что никакое теологическое образование, dass keine theologische Ausbildung, оно не умножает духовности. Diese Ausbildung mehrt nicht die Geistlichkeit. Духовность – это абсолютно независимая от образования вещь. Der Geisteswachstum ist überhaupt unabhängig von anderen Dingen. Это вопрос твоего святого хождения. Das ist die Frage deines heiligen Wandels. Вопрос твоего личного посвящения Богу. Die Frage deiner persönlichen Weihe zu Gott. В этом духовность. Darin liegt die Geistlichkeit. Люди могут иметь массу больших степеней. Die Menschen können eine Masse von verschiedenen Stufen erringen. И быть последними грешниками. Und können die letzten Sünder sein. И когда таких людей вы открываете книги, то иногда мы думаем, ну наше познание, ну это познание невежд. Und wenn ihr dann solche Werke oder Bücher dieser Menschen aufschlägt, dann sagt ihr, mein Erkenntnis reicht hier noch gar nicht aus. У нас нет пастырей, которые имеют докторские степени. Wir haben keine Pastoren, welche Doktortitel besitzen. У нас проповедники просто закончили техникум или училище. Unsere Prediger haben irgendeine Technikschule oder eine Hochschule oder überhaupt eine Schule abgeschlossen. Но правда состоит в том, aber die Wahrheit liegt darin, что воистину мудр, dass wahrhaftig weise, не тот, кто прислушается к прекрасно сформулированным словам, nicht der ist, der ganz genau auf gut formulierte Worte hört, а тот, кто в простоте своего сердца, sondern der in der Einfältigkeit seines Herzens покорится нормам, которые написаны в Писании, sich den Normen unterwirft, welche in der Heiligen Schrift verzeichnet sind. В этом наша сила. Darin ist unsere Kraft. В этом благословение. Darin ist der Segen. Я спешу вам еще привести, ну, давайте вспомни 13 главу Евангелия от Иоанна. Вы помните об омовении ног? Wollen wir uns an das 13. Kapitel Johannes Evangelium wenden? Я вам сейчас расскажу, как они это трактуют. Ihr erinnert euch an die Fußwaschung. Ich möchte euch heute sagen, wie sie das handhaben. Они употребляют ту же схему. Sie gebrauchen das gleiche Schema oder Aufzeichnung. В этом повествовании есть принцип. In dieser Botschaft liegt ein Prinzip. Который сформулирован так: надо служить ближнему. Welches so formuliert ist: man muss dem Nächsten dienen. Ты должен ближнему служить. Du musst dem Nächsten dienen. В первом веке im ersten Jahrhundert этот принцип, который непоколебим, war das ein Prinzip, welches unwankelbar ist, который не меняется, der sich nicht ändert. Он проявлялся в форме, das ist in der Form zutage gekommen, когда один омывал ноги другому, wenn einer dem anderen die Füße gewaschen hat. Но когда прошло уже 21 век, als aber 21 Jahrhunderte vorbeigegangen sind, принцип остался тот же. Ist das Prinzip dasselbe geblieben. Он не меняется. Es ändert sich nicht. Служи ближнему. Diene dem Nächsten. Но только форма, с помощью которого он проявляется. Aber die Form, mit Hilfe wessen es vollbracht wird, он изменился. Das hat sich geändert. Теперь ты можешь служить ближнему. Jetzt kannst du dem Nächsten dienen. Тем, что посадишь его в свою машину. Mit dem, dass du ihn in dein Auto setzt. И скажешь, я отвезу домой. Und sagst, ich fahre dich nach Hause. Возьмешь у него тяжелую сумку. Du nimmst bei ihm die schwere Tasche. И скажешь, я помогу. Und sagst, ich helfe dir. А я этим людям всегда сейчас говорю так. Und ich sage diesen Menschen jetzt immer so. Если там изложен такой принцип, wenn dort solch ein Prinzip hineingelegt ist, почему бы не прислушаться и к тому, к той же форме? Warum soll man sich nicht auch an die Form halten? Ибо там так написано. Denn so steht es doch geschrieben. Вы должны. Ihr müsst. Вы должны. Ihr müsst. Вы должны омывать ноги друг другу. Ihr müsst einander die Füße waschen. И я одному человеку, который тоже достаточно образован. Und ich habe einem Menschen, der auch hinreichend ausgebildet ist. Я ему сказал: Скажи, пожалуйста, если ты читаешь Писание первый раз в своей жизни. Ich sage: Sag mir bitte, wenn du die Schrift das erste Mal in deinem Leben liest. И ты читаешь ее 13 главу Иоанна. Und du liest das 13. Kapitel Johannes Evangelium. Ты сможешь ее сразу понять вот так, как ты мне сейчас объясняешь? Kannst du sie sofort so verstehen, wie du sie mir jetzt erklärst? Он сказал: О, нет. Er sagt: Nein. Это надо много учиться. Da muss man viel lernen. Чтобы так истолковать. Um so dieses zu deuten. Я говорю: Не кажется ли тебе, что очень справедливо, как Павел сказал, что вы не уклонились от простоты? Und ich sage ihm: Es scheint es ja nicht sehr gerecht zu sein, wie Paulus sagte, dass ihr euch von der Einfalt oder von der Einfachheit der Dinge nicht abirrt. Я ему говорю: Ты можешь мудрствовать, как хочешь. Du kannst jetzt kluge reden tun oder machen, wie du willst. А я избираю прямое поручение: Должны омывать, значит, надо омывать. Aber ich nehme den vollen oder direkten Befehl: Ihr müsst waschen, so mache ich es auch. И теперь рассуди, кто из нас мудрее, кто безрассуднее. Und jetzt sollst du klären, wer von uns weise ist und wer unverständig ist. Ihm очень тяжело найти аргументы. Und ihm ist es sehr schwer, ein Gegenargument da zu finden. Еще один текст, Noch который ein... я хочу вам привести. Сразу же хочу отчасти принести свои извинения за то, что тема, на которую он говорит, он немножко такой интимный. Ich möchte noch einen Text lesen, bitte auch vorab um Entschuldigung, weil das Thema, welches ich heute mit euch bespreche, sehr intim ist. Я думаю, что многим из вас абсолютно не секрет, что время, в которое мы живем, это время, в которое грех очень преуспевает. Ich denke, dass es für uns heute kein Geheimnis mehr ist, dass die Zeit, in der wir leben, sehr fortschrittlich ist. Во многих странах законодательно уже одобрены однополые браки. In vielen Ländern sind schon die Gesetze zulässig, dass man gleichgeschlechtliche Paare trauen darf. И что удивительно и просто ну никак не вкладывается в здравый разум. Und was verwunderlich ist und in den natürlichen Verstand überhaupt nicht hineinzugehen vermag. Что есть люди, которые вступили в однополый брак. Dass es Menschen gibt, die in eine gleichgeschlechtliche Ehe eingetreten sind. И продолжают считать себя христианами. Und sie zählen sich weiterhin für Christen. Когда им задают вопрос, как вы можете оправдать это беззаконие Писанием? Wenn man ihnen die Frage stellt, wie könnt ihr diese Gesetzlosigkeit aufgrund der Heiligen Schrift rechtfertigen? Я хочу вам сейчас показать этот текст. Möchte ich euch jetzt diesen Text zeigen? Я его не выдумал. Ich habe ihn nicht ausgedacht. Я его прочитал в книге, в одной книге теологической. Ich habe in einem Buch, in einem theologischen Werk gelesen. Первая глава Римлянам. Erste Römer. Стих 27. Erster Kapitel zu Römerbrief, Vers 27. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигалась похотью друг на друге, мужчина на мужчину, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Desgleichen, auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch der Frau und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihres Irrtums, wie es noch sein sollte, an sich selbst empfangen. Они ссылаются на этот текст и говорят следующее. Sie gründen oder stützen sich auf diesen Text und sagen Folgendes. Если ты мужчина, wenn du ein Mann bist, и тебя естественным образом в интимном отношении влечет к женщине, und wenn es dich nach dem natürlichen Brauch dich zu einer Frau hinzieht, тогда разжигаться похотью на мужчину для тебя грех. Dann ist deine Begierden aufgrund oder an einem Mann zu brennen zu lassen für dich die Sünde. Но если ты мужчина, aber wenn du ein Mann bist, и тебя естественным образом в интимных отношениях влечет к мужчине, und es dich in deinem natürlicher Weise in der intimen Atmosphäre dich zu einem Mann zieht, тогда тебе разжигаться похотью на женщину грех. Dann ist es für dich eine Sünde, deine Lust an einer Frau zu hängen oder zu haben. Они взяли этот текст. Sie nahmen diesen Text. И извлекают из него то, чего здесь нет. Und führen oder folgern daraus das, was hier gar nicht geschrieben steht. И оправдывают свои беззаконные поступки. Und rechtfertigen danach ihre gesetzlosen Werke. Я говорю это, братья мои, дорогие сестры. Ich sage das dafür, meine Brüder und Schwestern. Для того, чтобы мы могли оценить, dass wir schätzen können, что вокруг нас теологический мир. Dass um uns herum die theologische Welt. Я не говорю, что он менее образован. Ich sage nicht, dass sie minder gebildet sei. Но что можно точно сказать? Aber was man genau sagen kann? Он менее богобоязнен, нежели тот. То братство и то учение, в котором пребываем мы. Es ist weniger gottesfürchtig als die Lehre oder die Brüderschaft, in der wir uns befinden. Я хотел бы вам и самому себе сказать. Ich möchte euch und mir selbst sagen. Лучше. Es ist besser. И глубже, und tiefer, чем сказала нам Писание само о себе, als die Heilige Schrift von sich selbst aus gesagt hat, нам сами не скажет никакой теолог. Kein Theologe wird uns es gründlicher sagen können. И моя мудрость und meine Weisheit не в том, чтобы подвергнуть многое, что здесь написано, критике, liegt nicht darin, dass ich all oder vieles, was hier geschrieben steht, der Kritik unterziehe, а в том, чтобы всему написанному, sondern darin, dass allem, was geschrieben steht, проявить свою